Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Immer noch allein durch Tag und Nacht, aber ich bleib stehen und wisch meine Tränen und frag mich, was man heute so für Faxen macht. Ich geh raus in den späten Stunden, meine Runden, sowas hätte ich vor Jahren nicht gedacht. Echt krass, was man allein so für Scheiße macht. 25 Jahre alt und zwar ein bisschen was erreicht, aber nix draus gemacht. Ach egal, ich schreib diesen Vers auf die Hoffnung, dass es mit der Musik irgendwann klappt. Ich versuche ja schon das Beste aus meinem Leben zu machen. Scheiß auf die Bitch, die nicht erkennt das Wahre in mir. Ich nehm meine Sorgen und schreib's auf Papier. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Heute erst weiß ich Bescheid, dass sie ja darauf kackt, was man heute so aus seinem Leben macht. Ich bin mal gespannt, wo mich das alles noch hinführt oder welche Frau mein Herz berührt. Es gibt so viele Sachen, wo ich mir einen Kopf drum mach, über Tage, die ich nicht vergesse. Ich war so glücklich und habe so viel gelacht. Doch heute hab ich dieses Leben einfach nur satt. Ich lebe von Hartz IV, 1 Euro Job, Mann, alles nur Scheiße. Und wenn sich nichts ändert, wird es so bleiben. Wie soll ich's nur sagen oder euch zeigen? Ich kann mich leider allein nicht selbst befreien. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Ich setze mich hin, suche nach dem Sinn, denke kurz nach und schreib diese Zeilen. Frage mich, was kann ich nur machen, um glücklich zu sein? Wie geht es weiter? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich will doch nur eine Chance, gibt sie mir. Und ich werde euch zeigen, dass ich kämpfe mit all meiner Kraft und Leidenschaft für die Musik und was noch kommt. Und für alle, die nicht an mich glauben, ich werde auf euch scheißen. Denn euch muss ich eh's beweisen. Ich lebe meinen Traum, also seht mich zu und holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will hier weg, raus aus dem Dreck, wo mich selbst jeden Tag das Glück verlässt. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen. Oh bitte, bitte, bitte, holt mich hier raus aus diesem Loch. Ich will mich befreien, ich will wieder hoch, will was bewegen. Ich gehe hier alleine im Regen.